hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe im neuen Jahr, im Jahre 2011, hier aus vom Mediencampus an der Finkenau. Ja, in diesem Monat wird unser brasilianischer Moderator nicht dabei sein, wird mich nicht begleiten, er hat sich eine Auszeit genommen, möchte sich gerne etwas erholen in der warmen Sonne in Brasilien, denn er hat wirklich eine schwere Krankheit hinter sich gelassen, von der er sich noch ein bisschen erholen muss. Und an dieser Stelle möchte ich Markus Romão ganz, ganz herzlich grüßen. Heute zu Gast im Studio und eine wunderbare Unterstützung ist Elisabeth Catapan-Reuter. Sie kommt aus Brasilien, sie lebt schon viele Jahre hier in Hamburg und es scheint mir, dass es ihr auch ganz gut gefällt hier, ne? Hallo, boa noite a todos os ouvintes de Rádio Mama Terra. É com muito prazer que para mim vim aqui a dar uma mãozinha na Hortron e a dar aquele alô para o Marcos Romão. E aproveitar também para dizer que é uma novidade para mim trabalhar aqui na Mama Terra e que espero que seja uma coisa que agrade bem aos nossos ouvintes, tanto os ouvintes brasileiros e brasileiras como os ouvintes alemães. E, sobretudo, o nosso grande ausente ouvinte, Marcos Romão, que deve estar agora passeando por Niterói e aproveitando aquele calorzinho gostoso de nossa terra, enquanto que nós aqui estamos batalhando para não cair no chão, escorregando nesse gelo. Ja, in der Tat, Elisabeth, ist es wirklich wahr, wir kämpfen hier, um nicht auf den Boden zu ins Schleudern zu kommen. Es ist hier nämlich in Hamburg ein unglaubliches Glatteis. Ich habe mich auf dem Weg hierher auch schon wie ein Maikäfer auf dem Rücken gefühlt. Ich bin glatt durch den Park, den Berg runtergerutscht. Ja. Nesse sentido, gostaria de aproveitar e dar aqui uma dica que me foi dada no ano passado por alguns brasileiros que, não tendo como se salvar do gelo, descobriram que se você puser um bombril na sola do sapato e segurar esse bombril com um elástico grosso, você não cairá. É uma tecnologia carioca que aqui a Rádio Mama Terra está podendo também pôr à disposição de vários brasileiros que moram em Hamburgo. Ja, in der Tat. Und Elisabeth hat gerade noch einen wunderbaren Tipp gegeben für alle Brasilianer, Brasilianerinnen, die gar nicht gerne bei diesem Wetter rausgehen, weil es eben halt so glitschig und glatt ist. Es gibt so kleine Schuhe, so Zackenschuhe, die man einfach mit einem Gummiband drunter schnallt. Mag vielleicht nicht ganz so nett aussehen, aber ich denke, anstatt hinzufallen und sich wirklich auf den Po zu setzen und eventuell sich noch wirklich richtig zu verletzen, ist das wirklich eine gute Idee. Ja, Elisabeth? Ja, das ist eine fantastische Idee. Eine ottima Idee. Jetzt wollen wir mal weitermachen mit etwas Musik von Bebel Gilberto. Moment. You know you can feel the breeze with patience of a lifetime. Dance above the trees to the rhythm in your mind. Gently touching your skin inside out, floating on the seas, it carries me around. You can close your eyes and never be alone. You can close your eyes and never be alone. You can close your eyes and never be alone. place where there's no pain or fear. It's simple like hello. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Für uns alle war in diesem Jahr oder das vergangene Jahr bzw. der 1. Januar ein besonders ereignisreicher Tag, aber ganz speziell für alle Brasilianerinnen aus politischer Sicht betrachtet, nämlich es ging um die Amtseinführung der ersten brasilianischen Präsidentin. Elisabeth, ich habe vor ein paar Tagen Fotos gesehen aus meinem Fotoalbum. Da habe ich dich gesehen mit Dilma Rousseff. Wie kommt das? Wieso kommst du dazu, sie zu kennenzulernen? Wo hast du sie kennengelernt? Otrum, como você sabe, nós brasileiros sempre conseguimos fazer umas coisas que todo mundo acha que é impossível. No ano de 2009, no final do ano, veio uma delegação presidencial do presidente Lula, acompanhado com dona Dilma Rousseff, em Hamburgo. E aconteceu justamente de nós termos podido, nós, quer dizer, um grupo de brasileiros que pertencem ao Conselho de Cidadãos de Hamburgo, nós conseguimos conversar com a dona Dilma um certo tempinho e teve gente que tirou fotografia. Eu fiquei muito feliz porque ao meu lado estava Agostinha Hemper, uma pessoa que aqui em Hamburgo é muito conhecida e muito querida, uma senhora que já chegou aqui nos anos 50 e que ficou toda contente de ter se encontrado com a dona Dilma. E eu também fiquei muito impressionada porque muitas pessoas dizem que a Dilma, ela é mal-humorada, que ela não gosta de sorrir, que ela fica com cara de quem não está gostando. Pode ser, mas aqui em Hamburgo ela foi de uma simpatia, ela foi um encanto, distribuiu vários beijinhos, eu ganhei 2. Marcos Romão ganhou 2, Agostinho ganhou 2 e outras pessoas também ganharam beijinhos. Ja, in der Übersetzung, du hast gesagt, sie ist eine sehr, sehr nette Frau, auch wenn man manchmal sagt, sie sei so ein bisschen, sie hätte so ein ernstes Gesicht und sie sei unzugänglich. Was war der Grund, warum war sie hier? Sie war mit Lula hier im Hamburger Rathaus, sie wurde empfangen. Ela veio aqui, porque ela veio aqui, foi para acompanhar o presidente Lula numa viagem muito importante que ele fez à Alemanha, uma viagem para angariar investimentos no Brasil. A Alemanha sempre foi um parceiro tradicional do Brasil e um parceiro que sempre tentou ser bastante fair entre os dois países, e justamente o presidente Lula e a sua então ministra da Casa Civil que a gente diria alemão Kanzleramtschefin. Uhum. Eles vieram aqui pedir para que as indústrias e o comércio alemães se interessem na mudança que está acontecendo no Brasil e que então venham com muito capital ajudar o país a crescer. Könntest du das noch einmal in Deutsch so eine Zusammenfassung geben? Ja, meine Zusammenfassung ist, die Dilma Rousseff kam nach Hamburg. Sie begleitete den Präsidenten Lula, weil beide wollten, dass die deutsche Industrie und Handel sich mehr und mehr in Brasilien interessieren und investieren. Deutschland ist traditionell ein sehr langer und fairer Partner Brasiliens. Mhm. Insofern wunderte uns nicht, dass Lula und Dilma gedacht haben an die deutsche Kapital, um unser Land ein bisschen mehr vorwärts zu bringen. Und interessant, ich sage erstmal auf Deutsch, dann nochmals auf Portugiesisch, Lula kam mit dem ICE von Berlin nach Hamburg und stieg in der wunderbare Bahnhof Dammtor. Muito interessante também de dizer aqui que o presidente Lula veio de trem-bala de Berlim para Hamburgo, ficou encantadíssimo e foi recebido pelo governador da cidade na linda estação de estrada de ferro Dammtor. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Und hören wir noch ein weiteres Stück von Bebel Gilberto. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute mit mir im Studio gemeinsam ist Elisabeth Catapan-Reuter. Sie kommt aus Brasilien, ist auch im Bürgerrat, brasilianischen Bürgerrat hier vertreten. Und sie hat auch die Gruppe Tudo Bem, die Gesundheitsgruppe hier mitgegründet. Unser heutiges Thema ist die Amtseinführung von Dilma Rousseff. Und wir haben angefangen, darüber zu sprechen, dass Dilma und Elisabeth und Dilma sich kennengelernt haben hier in Hamburg. Ist ja auch nicht so im Rahmen, als Lula hier war, um zu werben für mehr ökonomischer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien. Es passt sehr gut. Dilma ist Ökonomin, jetzt studiert, ne? Dilma não só ela estudou economia, mas a Dilma também tem uma tradição de trabalhar em setores de alto nível tecnológico de economia. Ela foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, das finanças. Ela foi ministro de energia no primeiro governo Lula e ela sempre se mostrou uma pessoa decidida no combate ao desperdício fiscal, ao desperdício econômico. Ein bisschen auf Deutsch. Dilma hat eine lange Erfahrung in der Behörde, in Wirtschaftsbehörde und im Wirtschaftsministerium. Sie war langjährige Finanzministerin der südlichen Stadt Brasilien, Rio Grande do Sul. Und sie war beim ersten Regierung Lula auch Ministerin für Bergwerk. Für Bergwerk? Ja. Ja, Minas e Energia, das ist in Brasilien zusammen, Energiewirtschaft und Bergwerk. A Dona Dilma é uma pessoa muito competente no setor e ela é tida como uma pessoa que trabalha muito. Ela acorda cedo de manhã, começa a trabalhar antes de todos os outros e dizem muito que, como se diz no Rio de Janeiro, que ela é uma Caxias. Da Frau Dilma ist, oder Dona Dilma, wie sie genannt wird, ist eine sehr gewissenhafte Politikerin, ein bisschen wie Helmut Schmidt. Sie ist die Erste, die kommt in ihr Büro und in der Regel hat sie alle Akten schon gelesen. Sie muss eine schreckliche Person sein für viele unzulängliche Mitarbeiter. Aber sie ist eine sehr nette und kompetente Person. Ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert in den verschiedensten Internetseiten. Es ist wirklich, sie scheint eine wirklich absolut kraftvolle Frau zu sein, die sich auch durchsetzen kann und die auch querdenken kann, ne? Ist das richtig? Dona Dilma não só ela é uma pessoa de uma cabeça muito clara, ela é uma poderosa, como se diz no Brasil, e ela também tem uma capacidade emotiva que ela consegue dominar, mas que parece ser muito grande. Ela consegue, sobretudo, vencer no mundo dos homens, que é o mundo da política no Brasil. Also welche Qualitäten hat sie, damit sie jetzt, um überhaupt Präsidentin geworden zu sein? Sie ist hat Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, sie ist zielgerichtet, alles Qualitäten, sich gegen eine männlich dominierte brasilianische Welt, politische Welt durchzusetzen. E ela é aquilo que o alemão chama de fleißig e que a gente diz uma Caxias. Ela é uma grande trabalhadora. Ja, du sag mal, ich habe noch mehr gelesen über ihren ganzen Werdegang. Sie war in den 60er Jahren war sie mit der damaligen brasilianischen Militärdiktatur überhaupt nicht einverstanden. Zu der Zeit hatte sie studiert, Ökonomie, Volkswirtschaft studiert, hat es aber abgebrochen. Was hat sie dann gemacht? A Dilma, ela faz parte de uma geração, que também eu pertenço, que não estava de acordo com os destinos que estava sendo dado ao país, no governo militar, ditadura, e ela, que sempre foi também uma menina rebelde, os vizinhos da casa dela diziam que as janelas estavam sempre quebradas, porque ela jogava bola e não se encomendava de quebrar vidros. A Dilma resolveu, no momento da vida dela, apoiar a luta armada. E ela fez parte de movimentos de luta armada, mas também tem uma coisa muito feminina nisso, é que ela já era casada com seu primeiro marido e o casamento só durou dois anos, porque no meio da guerrilha ela encontrou o grande amor da vida dela, que com quem ela foi casada durante 30 anos. Era um companheiro dela, um companheiro de guerrilha, e não é só que ela só fizesse guerrilha, ela também conseguiu ter um pouquinho de felicidade e amor. Mas a Dilma foi pega pelo DOPS e sofreu torturas violentas. Ja, also der Einstieg ist, Dilma ist dann in den bewaffneten Untergrund gegangen, sie hat sich dorthin zurückgezogen und hat dort auch ihren Mann, zukünftigen Mann kennengelernt, mit dem sie 30 Jahre zusammengelebt hat. So ist es. Sie hat nicht nur bewaffnet Kampf, sie hat auch um die Liebe gekämpft. Oh, 30 Jahre lang. Das ist schön. Jetzt machen wir erstmal eine Pause, um das zu verdauen. Mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, mapeo, map Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Das Stück, das ihr eben gehört habt, war von der CD Agada, von dem unglaublich tollen Musiker John Arcadius aus dem Benin. Am Mikrofon ist die deutsche Stimme, Ortrun Gutke. An dem zweiten Mikrofon ist Elisabeth Katapan-Reuter. Falando português para vocês. Unser heutiges Thema ist der Amtsantritt der ersten brasilianischen Präsidentin, Dilma Rousseff heißt sie. Wir waren gerade im Thema mittendrin, ihre Zeit, als sie in den bewaffneten Untergrund gegangen ist, das war 1964. Dort hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt. Sie hat gegen die Diktatur gekämpft und für die Liebe zu ihrem Mann, die immerhin 30 Jahre gehalten hat. Sie wurde gefoltert, 22 Tage. Nach ihren eigenen Aussagen wurde sie in der Haft, sie wurde festgenommen und wurde dort gefoltert. A vida da Dilma como guerrilheira já foi contada em várias revistas e jornais brasileiros. É só lembrar também que não foi só uma vida de guerrilheira, ela foi uma vida que ela foi uma torturada. Ficou em prisão durante 22 dias, sofreu todas as espécies de torturas e ela também nunca negou o passado dela de ter sido, de ter feito guerrilha. Como também nunca negou que ficou separada do marido e que ele, no entanto, às vezes até quase que o casamento foi por vias abaixo, mas que eles depois voltaram a viver juntos quando ela saiu da prisão. Um detalhe interessante dessa parte da vida da dona Dilma, que todo mundo diz que ela não é uma pessoa emotiva, é que ficou público agora no dia 1º de janeiro, que depois da cerimônia de posse, depois da festa do coquetel que tinha sido dado no Palácio Itamaraty, ela saiu do Palácio Itamaraty às 21 horas e foi se reunir com a sua família, com a sua filha, com o neto e com o ex-marido. E também nessa festa super familiar e íntima, ela fez questão que participassem as suas três colegas, diria eu, as suas três companheiras de cela. Ou seja, a Dilma guardou do tempo da prisão uma grande solidariedade e amizade com as suas amigas. Ja, auf Deutsch noch einmal. Das ist ja wirklich, ja, mach. Es ist, ohne dass ich rührend sagen möchte, das ist auch ein Aspekt, der zeigt, wie emotiv Frau Dilma Rousseff sein kann. Nach der großen Empfang zu ihrer Amtsantritt hatte sie den Palazzo di Itamaraty verlassen und ist zu einer kleinen, intime Feier gegangen, wo nur der engste Familienkreis stattgefunden hat und zusätzlich nur noch drei Personen, und zwar ihre Zellenkameradin von der Zeit, wo sie alle gefoltert wurden. Von dieser Zeit hat sie dann eine große Freundschaft und Solidarität noch heute bewiesen. Tja, das ist Dilma Rousseff, die neue, nein, nicht die neue, die erste brasilianische Präsidentin, die ihren Amtseid am 1. Januar 2011 geleistet hat. Yo me aipi, Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute mit im Studio die Brasilianerin Elisabeth Catapan-Reuter. Und unser heutiges Thema ist der Amtsantritt der ersten Präsidentin, brasilianischen Präsidentin am 1. Januar, Dilma Rousseff. Wir haben ein wenig über ihre Lebensgeschichte gesprochen, über ihre Ausbildung, über ihren politischen Werdegang. Kommen wir jetzt zu ihrer Zukunft, was auf sie zukommen wird. Und da werde ich mal ganz kurz ein kleines Stück vorlesen aus einem Artikel, Zeitungsartikel. Die Ökonomin wird in den kommenden 4 Jahren an den Erfolgen ihres charismatischen Vorgängers und Ziehvaters Lula da Silva gemessen, der mit Rekordsympathiewerten von über 80% aus dem Amt schied. Das Land boomt, jetzt geht es darum, das Wachstum zu konsolidieren. Dilma Rousseff kennt das Regierungsgeschäft, auch wenn sie bislang vor allem in der zweiten Reihe tätig war. Sie verwaltete den milliardenschweren Fonds des Wachstumsbeschleunigungsprogramms PAC, aus dem Straßenbrücken und zahllose soziale Projekte mitfinanziert wurden. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Armut und die Misere in Brasilien, merkwürdiges Wort, auszulöschen. Damit folgt sie dem Kurs ihres Mentors Lula, auf dessen Agenda die Armutsbekämpfung ganz oben stand. Vor allem die Wähler im armen Nordosten des Landes danken es ihm und seiner Favoritin Rousseff. O problema da Dilma como presidente do Brasil vai ser o de tentar conseguir levar adiante os planos do governo Lula, como, por exemplo, as realizações ligadas ao PAC, que são realizações que visavam a melhorar as estruturas socioeconômicas do nosso país. Não será será provavelmente impossível para ela repetir o grande feito que Lula conseguiu de terminar o mandato sendo apoiado por 80% da população, que níveis estes quase nunca mostrados no mundo inteiro. O grau de popularidade de Lula, claro que teve em conta o grande trabalho que foi feito durante o seu governo. O trabalho de Dilma será consolidar essas vitórias e também aceitar os novos desafios. No seu discurso de posse, ela disse que ela queria erradicar a pobreza e a miséria. Ela disse também que ela quer melhorar as condições de vida dos brasileiros e, sobretudo, investir na educação e na infraestrutura. Sie hat noch nicht nur von der Auslöschung der Misere und Armut. Sie hat gesagt, sie will in die Zukunft investieren, sie will die Infrastrukturen für alle Brasilianer verbessern und sie will massiv in Bildung und Gesundheit investieren. Ne? Glaubst du, bist du sicher, ist das nicht, dass es ihr Ziel ist, sondern reichen dafür 4 Jahre, die nächsten 4 Jahre? Eu acho que ela não considerando o trabalho imenso que ela tem pela frente, 4 anos não chegariam nunca para resolver um problema desses, mas ela pode começar a trabalhar e vamos ver o que ela vai conseguir fazer. Ja, sie hat ja auch noch ganz etwas anderes vor sich in den nächsten 4 Jahren, denn es steht ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft bevor 2014. É, o Mundial em 2014, yeah. E sobretudo os Jogos Olímpicos, yeah, de 2016. Ja, yeah, da wollen wir mal gucken, was sie so in der Zeit alles in Bewegung bringen kann und in Veränderung bringen kann. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und wir hören jetzt noch ein weiteres Stück von der CD Agada von den unglaublich tollen, kreativen Musiker John Arcadius aus Benin. Thank you. ma unye oh oh oh uai anika lae to berae pa subejo sa moe Aqui, Rádio Mama Terra, a emissão cultural de Hamburgo, em alemão e português, TIDE 90,6. No microfone, Ortrun Gutke, e hoje, como convidada, Elisabeth Catapan-Reuter. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, TIDE 96,0. Elisabeth, ich so eine großartige Freude, mit dir hier die Sendung zusammen zu machen. Es macht so viel Spaß. Man sieht es dir auch an. Ich glaube, dir geht's auch ganz gut, ne? É bom fazer uma emissão assim, que a gente fique boa-humorada, contando boas histórias e tendo que muita coisa para rir também. Agora vamos também ter um programa mais cultural. Você vai anunciar um programa cultural. Genau, jetzt kommen wir noch zu einem Tipp und Termin, wie das eigentlich so üblich ist hier bei uns, in unserer Sendung. Und zwar möchte ich euch ganz herzlich darauf aufmerksam machen, dass es den Film Central do Brasil gibt, und zwar morgen, den 6.1. um 18.30 Uhr in der Teestube im Pferdestall am Allendeplatz 1, erster Stock. Und aproveito aqui também para lembrar que amanhã vai ser apresentada, amanhã, na quinta-feira, dia 6 de janeiro, vai ser apresentada às 18h30 o nosso maravilhoso filme de Valtinho Salles, Central do Brasil. Esta apresentação será feita na Allendeplatz Nummer 1, ali onde a gente foi, algumas pessoas conhecem, já tem o cinema Abaton. Ali no Salão de Chá será apresentado este filme, que faz parte também de um estudo de pessoas que aprendem português aqui na Alemanha. Genau, das ist eine aus einer Filmreihe, die organisiert wird von dem Lateinamerika Studiengang hier in Hamburg, und der Film wird um 18:30 Uhr morgen gezeigt. Esse currículo, que se chama currículo Estudos Latino-Americanos, é currículo que integra história, literatura e língua. Na Universidade de Hamburgo. Elisabeth, könntest du noch kurz ein paar Worte sagen zu diesem fantastischen Film? É filme muito romântico, muito bonito, e a figura principal é interpretada por Fernanda Montenegro, uma artista bastante conhecida no Brasil. Ela aproveita, porque é uma pessoa que sabe ler, ela então lê cartas para analfabetos na Estação Central do Rio de Janeiro. A partir daí, o filme vai desenvolvendo sua própria dinâmica. Ah, und zwar in die, wie heißt die Hauptdarstellerin? Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, sie ist ehemalige Schullehrerin, und sie hat sie verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Menschen, die eben halt nicht schreiben können, Briefe schreibt. Und das macht sie an Zentral, an dem Hauptbahnhof. Wie heißt das? Hauptbahnhof. Das ist nicht nur ein Hauptbahnhof. Ja, genau. Am Hauptbahnhof. Do Rio de Janeiro. In Do Rio de Janeiro. Ja, und dann entwickelt sich eine sehr schöne, eine auch etwas harte Geschichte. Ne? Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, die schon die besseren Jahre hinter sich hatte, und ein Junge, die ungefähr 12 Jahre alt ist, dessen Mutter stirbt direkt vor Zentralbahnhof. É a história de amor entre uma mulher que já tinha passado o auge da sua carreira, já que ela já estava aposentada, e um menino, um garoto de 11, 12 anos, que perdeu a mãe num acidente de carro em frente da estação central. A história é bonita, romântica, e nos leva do Rio de Janeiro até o Nordeste, terra natal da criança. Die Geschichte bringt uns dann von Rio fort bis nach Nordostbrasilien, ist eine Art Movie on the road, und zeigt wunderbare Bilder von Brasilien und traurige Bilder. Ein Film, den man bestimmt genießen kann. Filme que a gente pode aproveitar e que nunca se cansa de ver. Eu pessoalmente já ouvi 3 vezes e posso dizer a todo mundo, vão ver de novo, vale a pena, é muito bonito. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Gehen wir zum Abschluss unserer Sendung noch musikalisch in eine ganz nördliche Gegend, und zwar nach Amapá. Und es werden noch ein paar Stücke spielen von dem Quarteto Sensalas. Agora vamos sair do Nordeste e vamos mostrar, terminando nosso programa, uma música do Quarteto Sensalas, uma música que vem lá do Norte, lá do Amapá. Boa noite a todos. Yele le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Até zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. Sobre um outro céu, por baixo a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a nega se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Tanto crioulo bonito em volta do belo carrossel. São Benedito, Otelo, Bituca e Ladislau. A rodar a saia, a nega se espalha. Até zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. A rodar a saia, a nega se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Um carro saiu de pano sob um outro céu, baixa a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a nega se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Tanto crioulo bonito em volta do belo carrossel. Sobre Bituca e Ladislau. Das war das Quartetto Sem Salas. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Ich möchte mich jetzt gerne von euch verabschieden, nicht ohne mich noch einmal zu bedanken bei Elisabeth Catapan-Reuter aus Brasilien, hier in Hamburg lebend. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in einer Woche am Mittwoch live bei Titel 96.0. Von 19 bis 20 Uhr. Eu também queria aproveitar e desejar a todos um ótimo ano, que 2011 nos traça muita sorte e muita saúde, uma dona Dilma em forma e o nosso país indo para frente. Gostei muito de participar do programa, agradeço ao Ortrum a chance que ela me deu e espero que os ouvintes também tenham gostado. Ok, tchau! É a minha razão, eu canto com a alma e o coração. O canto de casa é a minha razão, eu canto com a alma e o coração. Aproveito esse momento pra dizer à minha gente que no tempo aqui dessa canção de amor digo aqui nesse refrão. O canto de casa é a minha razão, eu canto com a alma e o coração. O canto de casa é a minha razão, eu canto com a alma e o coração. Levo aqui no pensamento o poder da minha gente e no sangue do meu coração, o amor que alimenta esse momento do caboclo mais contente a cantar o que diz o refrão. O canto de casa é a minha razão, eu canto com a alma e o coração. O canto de casa é a minha razão, eu canto com a alma e o coração. Levo aqui no pensamento o poder da minha gente e no sangue do meu coração, o amor que alimenta esse momento do caboclo mais contente a cantar o que diz o refrão. O canto de casa. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 5. Januar 2011. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Idi Kanfo Radio geht um 20 Uhr auf Sendung. Musik statt Menschen heißt es bei Oben auf dem Dach um 21 Uhr. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 6. Januar 2011. Nachrichten aus Hamburg für Frühaufsteher hört ihr bei Tide 96.0 ab 6 Uhr. Um 6.30 Uhr hört ihr das Gedicht der Woche. Heute mit dem Gedicht Der andere Mann von Kurt Tucholsky. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders. Hallo Schatz, ich bin da. Hallo Liebling. Mua. Na, wie war's auf der Arbeit? Ach, du weißt ja, will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen. Und, was gibt es heute Feines zum Abendbrot? Oh, du wirst begeistert sein. Als Vorspeise gibt es leichte Jazzmusik mit herzhaften Swingrhythmen. Super. Der Hauptgang besteht aus fetzigen Gitarrenriss zu rockigen Schlagzeugsoli, gewürzt mit schrillen Synthesizer-Klängen. Auweia, das klingt ja gut. Und zum Abschluss gibt es eine Komposition aus Klassik und Kabarett, garniert mit witzigen Moderationen. Huiuiuiui, na da kann ich mich aber auf was gefasst machen. Ach Schatz, du weißt einfach, was mir gefällt. Natürlich, Liebling. Tide immer anders. Aktuelle Programminfos für Tide 96.0 und Tide TV findet ihr im Internet unter www.tidenet.de.